strömenden Fälle des Philip Maloney. Schöne Bescherung. Frau Blum trug ein Kleid, das vermutlich mehr gekostet hatte als die Jahresmiete meines Büros. Sie setzte sich elegant auf die Kante des Stuhles, auf dem in all den Jahren auch schon üblere Klienten Platz genommen hatten. Frau Blums Lächeln war derart entwaffnend, dass sie locker ganze Kriegsparteien entmilitarisiert hätte. Ich fühlte mich in einen dieser Filme versetzt, in denen es nur schöne Menschen mit edlen Motiven und geräuschlosen Rülpsern gibt. Ich komme zu Ihnen, weil ich mich mit Verbrechern nicht auskenne. So sehen Sie auch aus. Sie glauben wohl, dass Verbrecher ab einer gewissen Kreditkartenfarbe nicht mehr als solche gelten. Man hat mich bestohlen. Ein dreister Diebstahl. Die Art und Weise des Diebstahls verrät, dass der Dieb keinen Stil hat. Wieso? Hat er keine Armani-Handschuhe benutzt? Er hat ein Bild gestohlen aus meiner Privatsammlung. Und jetzt will er es mir zurückgeben. Für 100.000. Weil es nicht verkaufen kann. Dieser Idiot. Wie viel ist das Bild wert? 2 Millionen. Naja, plus minus. Der Versicherungswert liegt tiefer. Und weshalb kommen Sie zu mir? Soll ich den Dieb zur Strecke und das Bild zu Ihnen zurückbringen? Das wäre natürlich toll, wenn Sie das machen könnten. Natürlich kann ich das. Die Frage ist aber vielmehr, ob ich auch will. Ich besitze gute Kontakte. Dann kontakten Sie mal schön. Ich bin unter anderem mit einem Vizedirektor jener Bank befreundet, bei der Sie Ihr Konto haben, Maloney. Langsam dämmert mir, worauf Sie hinaus wollen. Ich glaube nicht, dass Sie mein Angebot ausschlagen können. Und weshalb sollte ich Ihr Angebot annehmen? Tragen Sie sündhaft teure und sündhaft schöne Designerwäsche. Die wurde nicht gemacht, um von Männern wie Ihnen ausgezogen zu werden. Besorgen Sie mir das Bild. Der Dieb hat mir den Übergabeort telefonisch mitgeteilt. Ich möchte, dass Sie dabei sind. Als Beschützer oder als Einschüchterung? Beides. Ich werde 2 kleine Koffer im Auto haben. In jedem sind 100.000 Franken. Der eine Koffer ist für den Dieb. Ich schluckte leer und hielt mich an der Kante meines Schreibtisches fest. Frau Blum lächelte, sie genoss es, mich leiden zu sehen. Ich dachte an all die schönen Vorsätze und an 100.000 Gründe, die mir sagten, alles zu vergessen, was ich mir je vorgenommen hatte. Ohne dass ich mich groß dagegen wehren konnte, saß ich eine Stunde später in Frau Blums Wagen auf der Anhöhe einer einsamen Landstraße, umgeben nur von Nebel und ein paar hübschen Träumen, die allesamt 5 Nullen wert waren. Ihr müsste gleich kommen. Oh, gespenstisch. Ich hoffe, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt. Ich bin es mir nicht gewohnt, keine Kontrolle zu haben. Ich liebe es, alle Fäden in der Hand zu haben. Macht ist etwas Tolles, Maloney. Und wenn es nur die Macht über Männer ist. Wie viel solcher Sprüche muss ich eigentlich für die 100.000 erdulden? Ich bin hier, um Ihnen zu helfen und nicht, um mich zu unterhalten. Sie mögen wohl keine Konversation. Kenne ich. Die schweigsamen Männer sind die schlimmsten. Man weiß nie genau, was in ihnen vorgeht, bis man kapiert, dass gar nichts in ihnen vorgeht. Jetzt reicht es aber. Mein Innenleben geht Sie und Ihre Kreditkarte nichts an. Da vorne, das ist er. Zu Fuß? Das ist doch idiotisch. Und dann wankt er auch noch. Ja, ich sagte doch, dass der Dieb keinen Stil hat. Na, jetzt sehen Sie es ja selbst. Entsetzlich, dass ich mich dermaßen demütigen lassen muss. Ich beachtete Ihre Demütigung nicht weiter und stieg aus. Der Betrunkene wankte beinahe über die ganze Fahrspur auf mich zu. Er schwenkte eine leere Flasche in der Hand und zeigte gegen den Himmel. Doch mit jedem Schritt, den wir uns näherten, ging eine seltsame Verwandlung einher. Aus dem Betrunkenen wurde eine Frau, was die Sache aber auch nicht viel besser machte. Dieser Idiot, ausgesetzt hat er mich, wollte eine ganz spezielle Nummer und dann nicht bezahlen. Diese Überlandfritzen können mir in Zukunft gestohlen bleiben. Glauben Sie, dass die Sitten im Unterland besser sind? Das kann Ihnen doch egal sein. Ist das Ihr Wagen da vorne? Nein. Verstehe. Wohl auch auf einer ganz speziellen Spritztour, hä? Immerhin hat Ihr Freier Sie mit einer Pulle besten Champagner versorgt. Ist nicht mein Freier. Bin keine Nutte. Wir haben uns bei einer Party kennengelernt und festgestellt, dass wir beide Rollenspiele mögen. Capito? Ich spiele die Hure und er den Freier. Aha, und jetzt sind die Spielregeln mit ihm durchgegangen. Nein, dieser Idiot hat sein Autotelefon nicht abgeschaltet und prompt hat ihn seine Frau angerufen. Na, hat er Panik gekriegt und mich rausgesetzt. Und wieso jammern Sie darüber, dass er Ihnen kein Geld gegeben hat? Das ist wie beim Glücksspiel. Mit richtigem Geld macht es mehr Spaß. Verstehe. Vielleicht könnten wir beide weiterspielen. Oder hat die Glucke im Wagen etwas dagegen? Die Glucke hat Angst und ich stehe ihr bei. Und Sie sollten von ihr verschwinden. Das klingt ja wie im Krimi. Ich habe mal in einem mitgespielt, Flammen über Bern-Bethlehem. Eine ziemlich wirre Geschichte. Ich muss einen Typen anquatschen und stellte dann fest, dass er tot war. War ganz lustig, aber der Film war nie zu sehen. Aber der Regisseur sagte, dass ich ganz toll gewesen sei. Vermutlich hatte sich der Regisseur in ihre inneren Werte verliebt, so wie das der moderne Mann oft und gerne tut. Ich persönlich bin in dieser Beziehung ein wenig altmodisch. Frau Blum bestand darauf, weiterhin im Nebel auf ihr Bild zu warten. Als weitere 2 Stunden vergangen waren, erbarmte sie sich unser und fuhr uns zurück in die Stadt. Es war kurz nach 6 Uhr früh, als ich mich endlich unter meinen Schreibtisch legen konnte. Ich schlief kurz und träumte heftig und war alles andere als wach, als Frau Blum in meinem Büro auftauchte und mir ihre blank polierten Zähne zeigte. Es ist etwas Entsetzliches passiert. Was denn? Haben Sie aus Versehen Ihre Nachtcreme zum Frühstück gegessen? In meinem Haus, da steht ein Weihnachtsbaum. Das ist nicht weiter ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit. Und unter dem Baum, da liegt etwas. Was Sie nicht sagen, ist es ein Würfel. Hübsch eingepackt mit einer bunten Masche drumherum. Keine Scherze, Maloney. Unter meinem Weihnachtsbaum liegt ein toter Mann. Das ist aber eine schöne Bescherung. Haben Sie sich denn einen Mann zu Weihnachten gewünscht? Natürlich nicht. Es wurde eingebrochen, als wir weg waren. Es sind mehrere Bilder gestohlen worden. Und dieser Mann, er ist tot. Ich nickte artig und wartete darauf, dass Frau Blum zusammenbrach, sich mir an den Hals warf oder sonst etwas tat, um dem Tag etwas mehr Dramaturgie zu verleihen. Stattdessen blieb sie schweigend stehen und schüttelte monoton den Kopf. Das Haus von Frau Blum hätte in jedem Fernsehkrimi einen Ehrenplatz erhalten. Die Möbel standen äußerst dekorativ herum und selbst die Leiche unter dem Weihnachtsbaum gab sich Mühe, kunstvoll drapiert auszusehen. Es war ein Mann Mitte 30. Die Polizisten zeigten sich vom teuren Interieur unbeeindruckt und versahen ihre Arbeit so, als kriegten sie einen Bonus für jede teure Vase, die sie zerdepperten. Ich bitte Sie, sagen Sie Ihren Männern, sie sollen etwas rücksichtsvoller und mit mehr Respekt vor meinen Möbeln ihre Pflicht tun. Wir sind hier, weil in Ihrem Haus eine Leiche herumliegt. Vielleicht sollten Sie Ihre Gäste etwas rücksichtsvoller behandeln, anstatt sie tot unter den Weihnachtsbaum zu legen. Gäste? Das darf doch nicht wahr sein. Der Mann ist bei mir eingebrochen. Und dann hat ihn das schlechte Gewissen gepackt und er hat sich selber erschossen. Ach, was weiß ich? Vermutlich hatte er einen Komplizen. Aha. Und was machen Sie hier, Maloney? Sind Sie ein Komplize von Frau Blum oder gehören Sie zur Indekoration des Hauses? Ich recherchiere für ein Buch. Polizisten bei der Arbeit. Allerdings habe ich Probleme, mehr als 3 Seiten zu füllen. 2 davon sind Fotos, die einen gewissen Polizisten bei der Lösung von Kreuzworträtseln zeigen. Mein Blutdruck sinkt. Ich muss mich setzen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Frau Blum. Sie kennen also den Toten nicht? Nein. Aber das sagte ich schon alles Ihrem Kollegen. Durch dessen Sieb tropften Ihre Worte schnell und schmerzlos. Wo waren Sie gestern Nacht, Frau Blum? Ich war mit Herrn Maloney zusammen. Übel, Maloney, übel. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Sagen Sie ruhig die Wahrheit, Maloney. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Und was ist mit meinem Erfolgshonorar? Ach so, ja. Warten Sie einen Moment. Sie schaute sich um und griff in eine Schublade, aus der sie eine scheußliche Taschenuhr hervorklaubte. Mit dem Hinweis, dass die Uhr ein paar Tausender wert sei, übergab sie mir das edle Stück. Ich fuhr zurück in mein Büro, duschte und telefonierte mit einigen Händlern. Ernüchtert stellte ich fest, dass entweder alle Sammler von Taschenuhren gestorben waren oder auf bessere Zeiten warteten. Auf einige traf sogar beides zu. Am Nachmittag erschien plötzlich ein Anwalt in meinem Gemach. Ich bin Frau Blums Anwalt. Ich komme in einer etwas delikaten Angelegenheit. Klingt nach Reizwäsche und schmutzigen Fantasien. Sehr gut, sehr gut. Ich mag Männer, die ohne Umschweife zur Sache kommen. Also gut, Maloney, ich möchte, dass Sie der Polizei mitteilen, dass Sie die vergangene Nacht mit Frau Blum verbracht haben. Das habe ich bereits mitgeteilt. Vermutlich hängt darüber bereits ein dreckiger Witz am schwarzen Brett des Polizeipräsidiums. Ich möchte, dass Sie die Wahrheit ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig ausschmücken. Es wäre uns sehr gedient, wenn Sie der Polizei mitteilen würden, dass Sie die ganze Nacht mit Frau Blum verbracht haben. Sie verstehen schon, was ich meine. Daran kann ich mich aber nicht erinnern. Selbstverständlich würde sich Frau Blum erkenntlich zeigen. Danke, danke. Eine hässliche Uhr genügt. Frau Blum würde sich unter Umständen auch dazu bereit erklären, Versäumtes nachzuholen, Sie verstehen. Die Angelegenheit ist hier sehr wichtig. Darf ich raten? Die Obduktion hat ergeben, dass der Tote zu einer Zeit starb, als Frau Blum kein Alibi in Form eines frierenden Melonis mehr hatte. Das ist aber Pech. Meine Mandantin hat mit dem Einbruch und dem Mord nichts zu tun. Ich möchte ihr nur Unannehmlichkeiten ersparen. Ich stand auf und ersparte mir eine Fortsetzung dieser traurigen Begegnung, indem ich den Anwalt kurzerhand rausschmiss. Am Abend besuchte ich meine Klientin. Sie hatte Besuch, doch diesmal war es kein Mann und sie lag auch nicht unter dem Weihnachtsbaum. Sie sind schuld am Tod meines Sohnes. Das ist doch albern. Ihr Sohn ist bei mir eingebrochen. Na, vermutlich hat ihn sein Komplize erschossen. Oh, mein Sohn war ein Einzelgänger, er hatte keine Komplizen. War Ihr Sohn vorbestraft? Ja, aber das ist lange her. Er hatte keine Arbeit, das hat ihn gedemütigt. Alles hätte er angenommen, um nur wieder arbeiten zu können. Ja, da haben Sie es, ein leichtes Spiel für einen Profi. Ein Profi lässt sich nicht mit Amateuren ein. Er hat mir davon erzählt, dass er Arbeit in Aussicht hätte. Bei einer reichen, schicken Frau. Was starren Sie mich so an? In dieser Stadt hat es tausende reicher Frauen. Weshalb lag der Mann ausgerechnet unter Ihrem Weihnachtsbaum? Ach, woher soll ich das wissen? Vielleicht gefiel ihm die Dekoration. Das ist geschmacklos. Sie haben etwas mit dem Tod meines Sohnes zu tun. Ich werde Sie nicht in Ruhe lassen, bis ich herausgefunden habe, was heute Nacht in dieser Wohnung geschah. Ich verbrachte die Nacht mit diesem Herrn hier. Möchten Sie Einzelheiten darüber erfahren? Jetzt reicht es aber. Ich habe Ihren Anwalt rausgeschmissen. Ich lasse mir keine Liebesnächte andichten. Da haben wir es. Ein Lügengebäude, das langsam zusammenbricht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Der Frau gelang ein vorzüglicher Abgang. Ich unterhielt mich mit Frau Blum noch eine Weile über wertvolle Uhren, die niemand haben wollte, doch sie zeigte sich unbeeindruckt. Am nächsten Morgen versuchte ich mein Glück in jenem Antiquariat, in dem man ausgediente Polizisten besichtigen konnte. Es ist alles ganz anders, Maloney. Soeben habe ich die Ergebnisse der ballistischen Untersuchung erfahren. Toll! Und die sagt Ihnen, dass der Mann einwandfrei erschossen wurde? Die sagt mir, dass die Waffe, die wir im Garten gefunden haben, die Tatwaffe ist. Und die sagt mir, dass diese Waffe niemand anderem als Frau Blum gehört. Hoppala! So viele Erkenntnisse auf einen Schlag müssen Ihren Kopf ganz schön durcheinander bringen. Auf der Waffe wurden die Fingerabdrücke von Frau Blum gefunden, Maloney. Was sagen Sie dazu? Reich und doch zu geizig, um sich ein paar Handschuhe zu kaufen. Typisch. Wir gehen davon aus, dass Frau Blum diesen jungen Mann angeheuert hat, bei ihr einzubrechen. Sie hat ihn erschossen und die Gemälde verschwinden lassen, um die Versicherungsprämie zu kassieren. Klingt doch einleuchtend, oder? Ich fragte ihn, welchem Schachcomputer er seine Logik verdanke. Doch der Polizist ging nicht auf meine nette Frage ein. sondern wandte sich einem Sandwich zu, das so aussah, als wäre es bereits mehrmals verdaut worden. Er biss trotzdem herzhaft hinein. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Augen zu und raus. Meine Klientin wurde vorübergehend festgenommen, was ihr Anwalt gar nicht gerne sah. Ich verbrachte zwar angenehme Tage in meinem Büro und las in einem Sachbuch, dessen Inhalt ich nicht verstand, das aber hübsch gestaltet war und dessen Autor sich enorm Mühe gab, einfache Sachverhalte so zu beschreiben, dass sie wie mathematische Formeln klangen. Am dritten Tag tauchte jene Spielerin bei mir auf, die ich damals im Nebel beinahe aus den Augen verloren hätte. Mir reicht's! Ich hab genug! Ich möchte nicht mehr! Klingt gut! Ist das Ihre Autobiografie? Der Anwalt von Frau Blum will mich fertig machen. Sie kennen den netten Herrn? Er hat mich aus seinem Wagen geschmissen. Was denn? Er war der Spieler. Ein Lügner ist er. Ist gar nicht verheiratet. Kann gar nicht seine Frau gewesen sein, die im Wagen angerufen hat. Das ist ein mieses Game und ich mag das nicht. Jetzt möchte er, dass ich zur Polizei gehe und aussage, dass ich die ganze Nacht in seinem Wagen saß oder lag. Dieses Ekel. Und was bietet er Ihnen für den erlogenen Liegesitz? Was wohl? Könnte das Geld gut gebrauchen, aber nicht mit mir, nicht mit mir. Das ist einer dieser Kerle, die einen benutzen. Habe keinen Bock darauf, eines Tages tot zu erwachen. Das wäre ganz was Neues. Sie wissen schon, was ich meine. Er spielt mit den Menschen und Spielzeug, das er nicht mehr will, schmeißt er weg. Es war an der Zeit, wieder einmal mein Büro zu verlassen. Gemeinsam mit dem griesgrämigen Polizisten legte ich mich auf die Lauer. Er fand das zwar überflüssig, genoss es aber sichtlich, mich mit seinen laut formulierten Gedanken zu nerven. Eigentlich wollte ich meiner Frau einen neuen Staubsauger schenken. Aber dann sah ich diese Küchenmaschine. Die ist fantastisch, Maloney. Sie schmeißen oben alles hinein und unten kommt ein dreigängiges Menü heraus. Fix fertig. Toll. Verdaut die Maschine auch gleich alles oder müssen Sie das noch selber machen? Die moderne Technik, Maloney, erleichtert unser Leben ungemein. Das ist doch ein tolles Geschenk. Oder wissen Sie etwas Besseres, das ich meiner Frau schenken könnte? Ziehen Sie für einen Monat in ein Hotel. Alleine. Sie haben es leicht, Maloney. Von Ihnen erwartet niemand ein Geschenk. Sie sind einsam und verbittert. Deshalb ist Ihre Lebenserwartung auch tiefer als beispielsweise die eines protestantischen Pfarrers. Die leben unendlich lange, Maloney. Liegt vermutlich alles an der Küchenmaschine. Oben rein und unten wieder raus. Genau. Mit drei Gängen. Vielleicht sollten Sie jetzt langsam den ersten Gang reinlegen. Wieso? Ich trage die Küchenmaschine nicht mit mir herum. Es genügt, wenn Sie den Motor dieses Wagens zum Kochen bringen. Und wozu? Nur um diesem Anwalt nachzufahren. Ist er das? Sieht fürchterlich aus. Möchten Sie von so einem Kerl vor Gericht vertreten werden? Dann lieber lebenslänglich, Maloney. Der Anwalt stieg in seinen Wagen und fuhr weg. Wir folgten ihm unauffällig, was nicht einfach war, da der Polizist großzügig alle Tempolimiten unterbot und während der Fahrt ununterbrochen aus seinem düsteren Familienleben erzählte. Erst als der Anwalt Frau Blum abholte, wurde der Polizist schweigsamer. Die beiden fuhren zu einer Lagerhalle. Wir folgten ihnen zu Fuß. Was soll das, Maloney? Stecken die beiden unter einer Decke? Ich verstehe das nicht. Tja, ist ein wenig anspruchsvoller als all die Küchenmaschinen. Wenn die beiden einen Versicherungsbetrug vorhatten, dann haben sie es ziemlich dämlich angestellt. Vielleicht steckt etwas ganz anderes dahinter. Was denn? Die Casa Nostra oder die Russenmafia? Erst neulich sah ich diesen Film im Fernsehen. Da waren lauter Russen, Maloney. Die stecken ganz schön dick drin. Also wenn Sie mich fragen, liegt das an diesem Jelzin? Der soll ja angeblich noch mehr trinken als Sie, Maloney. Jetzt reicht es aber. Sie sollten sich der NASA für die Erkundung des Jupiters zur Verfügung stellen. Die Menschheit würde es Ihnen danken. Oje, sehen Sie da vorne? Da hat es eine Luke. Leise, Maloney. Die beiden sind da hinten. Hören Sie. Tatsächlich vernahmen wir die Stimmen des Anwaltes und von Frau Blum. Doch es war alles ganz anders, als ich zuerst dachte. Weder bedrohte sie der Anwalt mit einer modernen Küchenmaschine, noch trieben sie es vor einem gestohlenen Mattis. Der Anwalt richtete eine Waffe auf Frau Blum. Sie sind verrückt. Was soll das? Sie haben mich auf die Idee gebracht, Frau Blum. Ich wusste, dass Sie alles tun würden, um das gestohlene Bild wiederzukriegen. Sie waren das? Sie lockten mich aus dem Haus? Ja, aber wozu? Wozu wohl? Schauen Sie sich um. Da hinten unter den Laken liegt ein Magritte und ein Hundertwasser. Sie sind ein Scheusal. Wo sind die anderen Bilder? Die behalte ich. Und jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Man wird sie morgen früh hier vorfinden, Frau Blum. Mit einer Kugel im Kopf. Bedauerlich, aber verständlich. Ihre Schulden trieben sie dazu. Sie brauchten dringend Geld. So viele teure Bilder, aber nichts Bares in der Hand. Nie hätten sie ein Bild verkauft, also versuchten sie es mit einem Versicherungsbetrug. Doch dann kam die Verzweiflung über den Mord, den sie begangen haben. Sie waren das. Sie haben ihn erschossen. Das war alles geplant. Sie wollten mir von Anfang an den Mord in die Schuhe schieben. So ist es, Frau Blum. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Tja, Maloney, wir wissen zwar nicht, was dieser Herr hier gleich gemacht hätte. Ich weiß aber, dass ich ihn lieben gerne in meine neue Küchenmaschine stecken würde. Wetten, dass unten mindestens 4 Gänge rauskämen. Ich bezweifle, dass dieses Futter genießbar wäre. Ach, was bin ich erleichtert. Der Mann ist verrückt. Er wollte mich umbringen. Unsinn. Ich habe Frau Blum verfolgt und sie gestellt. Mir gebührt eine Auszeichnung. Ihnen gebührt ein Strick um den Hals. So nicht, Frau Blum. Wir quälen unsere Mörder lieber mit täglichen Spaziergängen unter dem Ozonloch. Eine Stunde pro Tag genügt fürs Erste. Und so kam es dann auch. Frau Blum hatte ihre Bilder wieder, doch mehr als einen müden Tausender war ihr meine Arbeit nicht wert. Die Taschenuhr, die sie mir schenkte, besitze ich heute noch. Manchmal biete ich sie einem Bettler an, doch meistens ernte ich dafür nur Fluchtiraden. So geht das.